Es sind nur 2-3 Meilen vom KBI-Büro zu dem Ort, wo Danny mit Ella Davis verabredet ist. Aber er macht einen langen Umweg durch das armselige Stadtzentrum von Great Bend. Dabei behält er den Rückspiegel im Blick und gibt sich alle Mühe, dafür zu sorgen, dass niemand ihm folgt. Als er endlich am Coffee Hut ankommt, ist es schon 8:30. Vor dem Café ist ein asphaltierter Parkplatz, hinten ein unbefestigter. Dort stellt Danny seinen Pickup neben einen Toyota SUV, Modell RAV4. Er ist sich ziemlich sicher, dass der Wagen Ella Davis gehört. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Actionfigur, die er dank Darla Jean kennt. Es ist Königin Elsa aus Die Eiskönigin. Er geht hinein. Davis sitzt an einem Tisch in der hinteren Ecke, wo sie vom vorderen Parkplatz aus nicht gesehen werden kann. »Ich hab schon gedacht, Sie kommen nicht«, sagt sie, »wollte gerade wieder los.« »Tja, ich muss sicher gehen, dass mir niemand folgt. So sicher wie möglich jedenfalls.« Sie hebt die Augenbrauen. »Ziemlich paranoid, was?« »Ich hab dabei nicht nur an mich gedacht, sondern auch an Sie. Gelbert wäre wohl nicht begeistert, wenn er wüsste, dass Sie mich hinter seinem Rücken treffen.« Die Ankunft der Kellnerin erspart ihr eine Antwort. Danny, der seit dem Sandwich in der Mittagspause nichts gegessen hat, bestellt sich Schinkenbraten mit viel Soße und eine Coke. »Mit sowas verstopft man sich nur die Arterien«, sagt Davis, als die Kellnerin fort ist. »Hm, besser als ein Ziegelstein am Schädel.« »Frank Gelbert meint, Sie hätten den Zettel selbst verfasst.« »Das wundert mich nicht.« »Also warum sitzen wir hier, Danny? Ich musste mir eine Babysitterin besorgen und deren Uhr tickt.« Danny erzählt ihr von Gelberts Besuch in der Schule unter dem Vorwand, ihn über die Notwendigkeit einer offiziellen Aussage zu informieren und ihm das Foto der trauernden Angehörigen von Yvonne Wicker im Oklahoma zu zeigen. Aber er hatte noch einen weiteren Grund. »Das wäre mir gar nicht klar geworden, wenn Jesse, der junge Mann, der in der Schule aushilft, nicht erwähnt hätte, dass Gelbert hinter dem Gebäude geparkt hat, obwohl es vom Lehrerparkplatz nur ein paar Schritte zum Haupteingang sind. Und da ist im Sommer natürlich reichlich Platz. Das hat mich stutzig gemacht. Ich habe in meinem Wagen nachgesehen und unter dem Fahrersitz einen kleinen Umschlag entdeckt.« Er schiebt ihr die Apfeltaschenhülle hin. »Der ist da drin. Es könnte Heroin sein, aber ich glaube, es ist Kokain.« Zum ersten Mal, seit er sie kennt, bekommt ihre professionelle Fassade Sprünge. Sie hebt die Klappe am Ende der Hülle an und späht hinein. »Ich habe den Umschlag nur an den Seiten angefasst. Wahrscheinlich hat er keine Fingerabdrücke hinterlassen, dafür ist er zu clever. Aber vielleicht wollen Sie das trotzdem überprüfen, falls er doch versehentlich draufgetatscht hat.« Davis hat sich schnell wieder im Griff. »Also, damit wir uns richtig verstehen, Sie beschuldigen Frank Gelbert, der seit mehr als 20 Jahren Inspektor beim KBI ist und in dieser Zeit ein 50 Dutzend Belobigungen erhalten hat, darunter 2 für Tapferkeit, Drogen in Ihren Pickup geschmuggelt zu haben?« »Ich bezweifle nicht, dass er ein toller Polizist ist, aber er ist davon überzeugt, dass ich die Frau umgebracht habe.« »Nur stimmt das nicht, nicht vollständig.« »Er ist geradezu davon besessen. Wenn Sie das nicht selbst bemerkt haben, würde mich das sehr wundern.« »Sie könnten das Zeug auch selbst besorgt haben, Danny. Ich bin noch nicht fertig.« Er berichtet von der vorgetäuschten Verkehrskontrolle und davon, dass Trooper Colton hauptsächlich unter dem Fahrersitz gesucht hat. »Überall sonst hat er nur nachlässig nachgesehen, weil er wusste, wo das Zeug vermeintlich war. Und was die Idee angeht, ich hätte es selbst besorgt, fragen Sie doch Jesse Jackson, ob Gelbert wirklich hinten geparkt hat, der wird das bestätigen.« Die Kellnerin kommt mit Dannys Bestellung an. Davis schiebt die Apfeltaschenhülle mit der Handkante in ihre Umhängetasche. Als die Kellnerin verschwunden ist, deutet sie auf Dannys Teller und sagt, »Das sieht nach was aus, was der Hund ausgekotzt hat.«